Susanne, die Sendung ist gleich rum. Ich freue mich, dass wir noch haben kurz reden können. Ich wünsche dir und deiner großen neuen Familie alles Liebe, alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Thomas Wittig. Morgen heißt unser Thema Tyrannen. Ich möchte gerne über dieses Thema mit euch reden. Einu Radio Live, Einu über der Fernsehen, Einu 1 Festival.